Bewegung kommt mit, Ziele sind schnell wieder weg. Spitze ist Walter, Aussteigerprogramm, ihr seid so lächerlich. Ihr wart nie richtig dabei, ich spuck euch ins Gesicht. Sickt euch doch ins Knie, bei den Punks wollten sie euch nicht haben. Und wir müssen jetzt eure dummen Fressen ertragen. Ihr glaubt, ihr seid die Größten, Kurzhaare und Bomberjacke. So zieht ihr durch die Straße und dann richtig auf die Kacke. Dauernd seid ihr besoffen, dann noch dumm Parolen schreit. Geht nur auf Partys und Konzerte und bildet euch noch was auf ein. Sickt euch doch ins Knie, denn bei den Punks wollten sie euch nicht haben. Und wir müssen jetzt eure dummen Fressen ertragen. Nur Scheiße erzählen und dauernd Lügen verbreiten. Ihr selbst nichts aufbauen könnt, müsst ihr diesen Weg beschreiten. Ihr seid doch nur Spinner, ein ganz armes Licht. Ihr seid echt nichts wert, nicht mal ein Schlag ins Gesicht, nicht mal ein Schlag ins Gesicht. Bewegung ist so scheiße wie nie. Ihr Laberköpfe, fickt euch doch ins Knie. Seht bei den Punks, wolltet sie euch nicht haben. Und wir müssen jetzt eure dummen Fressen ertragen. Eure dummen Fressen ertragen.